Tautoko Diplom Podcast Nummer 8 vom 22. September 2005. Einen schönen guten Tag zusammen. Vermeide mal das guten Abend, obwohl es gerade Abend bei mir ist, da ich nicht weiß, wann ihr das Ganze hier hört. Ich erzähle euch heute mal was zu den ganzen Tools, die ich benutze derzeit, um meine Diplomarbeit zu schreiben. Und dabei konzentriere ich mich heute mal auf die Online- bzw. Offline-Tools, aber all das, was ich am Computer benutze. Das erste Tool ist Basecamp. Wer irgendwann mal in dem letzten halben Jahr auf meinem Blog mitgelesen hat, wird diesen Begriff schon mal gehört haben. Basecamp ist ein Online-Projektmanagement-System, entwickelt und administriert von der Firma 37 Signals aus Amerika. Basecamp ist gerade vor allem in der amerikanischen Webbranche in aller Munde, weil es sehr leicht zu bedienen ist, sehr aktuelle Technologien einsetzt und Projektmanagement wirklich sehr einfach und alltäglich nutzbar macht. Ich benutze Basecamp für mein Diplom, um mit meinen Betreuern zu kommunizieren und die ganze Grundplanung zu machen. Das heißt, alle Betreuer von mir haben einen Zugang zu meinem Diplomprojekt in Basecamp und können sich dort jederzeit einloggen, um zu gucken, wie der aktuelle Stand ist. Ich schreibe im Basecamp immer jede Woche, was ich gemacht habe und was ich nächste Woche machen möchte, wie es gerade läuft, wo Probleme sind und solche Sachen. Das bekommen die Betreuer dann per E-Mail zugeschickt und können das Ganze auch kommentieren. Dazu habe ich dort meine ganzen To-Do-Listen, wo ich für jeden Tag meine Ziele plane. Und ich habe jede Menge Meilensteine, also wo ich sage, okay, bis zu dem Zeitpunkt möchte ich das und das fertig haben oder an dem Tag möchte ich die Diplomarbeit abgeben. Dann bekomme ich immer angezeigt, so viele Tage sind es noch. Das sind so die grundlegenden Sachen, die ich mit Basecamp mache. Das zweite sehr wichtige Tool ist mein Diplom-Wiki. Ich habe mir eine Wiki-Software installiert, und zwar MediaWiki. Das ist das gleiche System, auf dem auch Wikipedia läuft. Das habe ich auf meinem eigenen Webspace installiert und benutze das für die ganze Entwicklung von Ideen und überall da, wo ich Ideen oder Sachen sammeln muss. Also ich habe zum Beispiel dort meine ganzen Literaturlisten und Quellenverzeichnisse angelegt. Das hat den Vorteil, dass immer wenn ich irgendwas im Web oder bei der Recherche finde, was ich mir merken möchte, ich kurz den Wiki aufrufe, die Seite mit der Liste editiere und gerade den entsprechenden Punkt dazufüge oder irgendwas anderes korrigiere. Das geht mit einem Wiki sehr schnell und hat den Vorteil, dass meine Betreuer jederzeit sich den aktuellen Stand im Netz angucken können. Wenn sie wollten, könnten sie sogar Sachen dazuschreiben, aber das ist bisher noch nicht vorgekommen. Ich sammle also in dem Wiki Sachen wie Literatur, ich entwickle die Gliederung meiner Diplomarbeit, ich entwickle das User-Research-Konzept. Und das sind alles so Sachen, wo mir immer wieder zwischendurch Sachen einfallen, die ich dann schnell dort mit einpflegen kann. Und dadurch auch sehr leicht ändern kann. Und zwar so, dass jederzeit meine Betreuer darauf zugreifen können. Das ist der Vorteil von einem Wiki gegenüber jetzt irgendwie einem Offline-Notizbuch oder sowas. Das nächste Tool ist Omni Outliner. Omni Outliner ist ein Programm für macOS 10 und das bietet ganz einfach die Möglichkeit, Gliederung zu machen. Und zwar in aller möglichen Form, in aller Komplexität kann ich mit dem Programm Listen und Gliederungen erstellen. Und wer meine letzte Sendung gehört hat, wo ich über letzte oder vorletzte, keine Ahnung, ja, ich glaube vorletzte, wo ich über meinen Wochenplan geredet habe, den habe ich mit Omni Outliner erstellt. Also wenn ihr euch diesen Beispielwochenplan, den ich verlinkt habe, runtergeladen habt, das ganze Ding ist mit Omni Outliner erstellt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, sowas kriegt man ja auch locker mit Word hin. Das stimmt. Der Vorteil ist einfach, dass OmniOutliner das alles ein bisschen leichter macht. Also ich kann sehr schnell Punkte in der Gliederung verschieben, ich kann Überpunkte auf- und zuklappen und kann mir so sehr schnell einen Überblick verschaffen oder Sachen auch umbauen. OmniOutliner kostet übrigens Geld, genauso wie Basecamp, wenn man mehr als ein Projekt benutzt, auch. Das sind so die hauptsächlichen Tools, die ich jetzt besonders für meine Diplomarbeit nutze. Daneben benutze ich natürlich noch so Standard-Tools, die ich auch anders einsetze, wie mein Newsreader, NetNewsWire. Den benutze ich, um die ganzen Blogs und RSS-Feeds zu lesen und auf dem Laufenden zu bleiben, was passiert in der Blogosphäre. Mit Word werde ich Word von Mac werde ich meine Diplomarbeit schreiben. Allerdings nicht setzen, das werde ich mit einem anderen Programm machen. Und mit Skype kommuniziere ich zum Beispiel. Das war's für heute. Kleiner Einblick in meine Toolsammlung. Morgen gibt's keinen Podcast, weil morgen bin ich den ganzen Tag hier im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe auf der Weblogs-Tagung. Das wird sehr spannend, denke ich. Und abends bin ich dann bei einem Blogger-Treffen, wo ich mich schon sehr drauf freue, weil es doch immer wieder eine coole Sache, Leute, von denen man irgendwie schon eine lange Zeit immer nur den Feed im Reader hatte, die plötzlich mal persönlich zu treffen. Weil ich bin immer noch der Meinung, das Ganze, was wir hier machen mit Online, bla und Blogosphäre und Social Software, das macht immer alles nur Sinn, wenn es im echten Leben zu einer Vertiefung von Beziehungen, zu einer Ausweitung des Netzwerkes oder irgendwelchen Sinn im richtigen Leben macht. Alles sonst bringt das nichts, sonst ist das einfach nur was auch immer. Auf jeden Fall nicht sinnvoll. Deswegen freue ich mich auf morgen Abend und wir hören uns wieder, wenn ich Zeit habe, den nächsten Podcast aufzunehmen. Bis dahin, macht's gut.